Dem Podcast hier über schlechte Serien. Ich bin Tim. Joa, ich bin Tim. Ich möchte sehen, dass ich gerne mit Joa anfangen, weil ich denke, das ist lustig. Ja, John. Niklas. Alles klar. Und wir haben uns heute hier zusammengefunden, um uns auszutauschen über schlechte Serien. Ja, schlechte Serien. Gut. Wer will anfangen und einfach mal eine schlechte Serie nennen? Stopp, Mann, ey, was ist denn los mit dir? Das macht keinen Spaß. Ja, okay, ich fange einfach mal an. Ja, wir können einfach rein und mal durchgehen und jeder nennt so eine schlechte Serie und dann reden wir ein bisschen darüber. Meine erste wäre Two Broke Girls. Ist das schlecht? Ja, Two Broke Girls ist sehr so... Gut. Ey, es gibt keine Worte dafür. Es ist so behindert. Es ist nicht lustig. Also es gibt auch so, jeder Faktor nur an dieser Serie ist nicht lustig. Ich glaube, ich habe 4 oder 5 Folgen gesehen. Ja. Und allein, da gibt es auch immer diesen abgefuckten kleinen Asiaten. Und so, was ist der Sinn von ihm? Der ist klein und asiatisch. Genau. Das ist witzig. Und diese ganzen Sexwitze, die, verstehe mich nicht falsch, ey, ich bin der Erste, der bei Sexwitzen lacht. Aber... Die sind so behindert, aber da kann man sich echt auf den Kopf schlagen. Der Typ, der die Dialoge schreibt von Two Broke Girls, der gehört zu Ranked. Der gehört original Ranked. Die Witze, die riecht man immer schon aus 10 Meter Entfernung. Ja. Vielleicht sollte man noch kurz darüber reden, worum es geht. Es geht um zwei, ist egal. Zwei Frauen, die pleite sind und ihr Geld damit verdienen wollen, Muffins zu backen. Und ein klasse Witz, den ich einmal gesehen habe, bestand darin, dass sie halt so Zuckerguss drauf gemacht haben. Und dann hatten sie halt so eine Tube, wo weiße Creme rauskam. Ah. Und in dem Moment, wo sie die Tube in der Hand hatten, konnte man von 10 rückwärts zählen. Dann kam der Witz über, na gut, ist ja klar, worum es ging. Ja. Und das ist alles so schlecht. Dann gibt es noch einen Asiaten, diesen kleinen Asiaten, der ist dann an irgendeinem Automat und spritzt sich voll damit. Und dann kannst du wieder runterzählen. 5 Jahre, hast du dich wo angespritzt? Und dann kommt, das ist unfassbar, diese Serie. Ich verstehe nicht, wie die Erfolg haben kann. Also, das ist unglaublich schlecht. Klar, meine Mutter findet die witzig. Ich weiß nicht warum. Ist die Frage, ob diese Serien wirklich Erfolg haben oder einfach dem Zuschauer so aufs Auge gedrückt werden, weil sie einfach so viel Sendezeit kriegen. Ich glaube einfach, dass es genug Frauen gibt, die sich mit den beiden Protagonisten identifizieren. Irgendwie. Ich sag einfach Honig im Kopf, 7,5 Millionen Zuschauer in Deutschland. Okay. Ne, das können wir dann weiterführen und das führt dann auch zu einer ordentlichen Zuschauerzahl bei Two Broke Girls. Aber Honig im Kopf hat auch von Fake Accounts aus Russland positive Bewertungen auf Mutter bekommen. Okay. Muss man auch mal dazu sagen. Wahrscheinlich auch irgendwelche Fake Accounts ins Kino gegangen. Also Two Broke Girls ist wirklich sehr, sehr schlecht. Ich würde jetzt einfach mal gerne einbringen High School of the Dead. Ich weiß nicht, wer es gesehen hat. Wir haben, Stefan und ich haben die hier zufällig mal angefangen. Die ist auf Netflix, kann man sich angucken. Sollte man sich angucken. Die hört auch im absoluten nichts auf. Also ich glaube, die hatten noch 8 Staffeln in Planung, aber wurde dann logischerweise nicht mehr finanziert. Das ist die sexistischste Scheiße, die ich in meinem Leben jemals gesehen habe. Und ich will eigentlich sexistische Scheiße ziemlich nice. Und es ist so unglaublich, wie wirklich alle sexuellen Geschlechtsmerkmale, die irgendwie existieren, bei einer Frau so unglaublich krass in Szene gesetzt werden. Also man findet wirklich auch, man findet keine Worte. Es gibt bestimmt bei YouTube irgendein Zusammenschnitt von allen sexuellen Sachen da. Müsst ihr mal einfach mal nachgucken und euch anschauen. Das ist eine komplette Folge. Es ist unglaublich. Also ich meine, natürlich, da sind halt Zombies. Es gibt teilweise Szenen, wo einfach Zombies zu der Frau rennen und die Frau einfach nur in die Titten fassen. Also auch nicht irgendwie auffressen, sondern sie fassen ihr einfach an die Brüste. Und dann ist die Gefahr vorbei, so ungefähr. Oder es gibt die Matrix-Boobs. Die gibt es wirklich, wenn man einfach Matrix-Boobs eingibt. Und zwar, da schießt einer, dann nimmt jemand die Brüste der Hauptdarstellerin als quasi als Stativ für sein Gewehr. Also der mountet sein Gewehr darauf, damit er ordentlich Untergrund hat, damit er das schießen kann. Und dann schießt er und dann ist eine Slow-Mo-Aufnahme, wie die Kugel in Zeitlupe zwischen den Brüsten der anderen, die so nach oben und unten wackeln, sieht durch. Ja, aber wenn ich oben und unten wackeln, kann man sich vorstellen. Und ja, die Serie ist so unglaublich. Also für die Serie gibt es wirklich keine Worte. Die ist einfach... Also die ist so behindert, dass sie fast schon wieder lustig ist, aber auch fast. Hast du sie doch durchgeguckt? Ja. Also da war ich so fucking rausch. Ich habe einfach angefangen und dann wollte ich auch wissen, was passiert. Das ist die Handlungs davor, ganz ehrlich. Ja. Genau. Ja, vor allem euch schlechte Serie. Ja, die, glaube ich, schlechteste Serie, die ich in letzter Zeit geschaut habe. Ich muss dazu sagen, ich habe nie groß Walking Dead geschaut, aber ein Abklatsch dessen. Könnte man ja eigentlich aussprechen. Wurde jetzt letztens produziert. Z Nation. Ich weiß nicht, ob einer von euch mal reingeschaut hat. Ja, ja. Boah. Es ist. Alter Falter. Es ist man kann doch schon sagen, ein Abklatsch von Walking Dead. Wir haben auch eine Truppe von 8 Leuten, die irgendwo durch die USA in ihrem Auto reisen und einen Typen dabei haben, der anscheinend ein Gegenmittel gegen diesen Zombie-Virus hat. Es ist teilweise so unlogisch, dass es wieder lustig ist. Mir fällt eine Szene ein aus der letzten Folge, die ich gesehen habe, ein paar davon habe ich gesehen, wo sie an eine Station kommen. Sie kommen an einen Maschendrahtzaun, sagt man dazu, ne? Maschendrahtzaun. Und einer der Anführer sagt dann, von hier aus brauchen wir Schutzanzüge, weil ab hier das Gelände kontaminiert ist. Was so überhaupt keinen Sinn ergibt, weil sie durch einen Gitterzaun gehen. Es ist so unlogisch, dass es wirklich lustig ist, aber... Gut, was man der Serie zugute halten kann, ist, dass sie sich nicht ernst nimmt. Aber die ist schon wirklich relativ niedrig anzusiedeln. Das ist das Letzte, was ich gesehen habe. Ich kann dazu dann gerne auch noch vielleicht ausführlicher werden. Aber Niklas, hattest du irgendwas noch? Na, ich muss gestehen, dass ich kein Seriengucker bin. Ja. Ich habe nur gelegentlich mal so ein paar Sitcoms geguckt, weil es da nicht schlimm ist, wenn man so 10 Folgen verpasst oder so. Man kann halt immer wieder... Ich kann immer wieder reinfinden in die Serie, weil die Folgen nicht aufeinander aufbauen. Ansonsten fällt mir jetzt nur irgendwie so ein Scheiß ein wie American Dad oder so, irgendwelche schlechten. Oh, das ist natürlich toll. Das ist ja genial. Was ich mir noch ganz gern erwähnen wollte, weil ich gucke es gerade wieder durch, ist Yu-Gi-Oh! Die Serie an sich ist grandios. Also ich liebe Yu-Gi-Oh! Bis zu meinem Tod. Aber was teilweise, wie man einfach in Kinderserien Sachen erklären kann und das vollkommen logisch ist. Das wird überhaupt nicht hinterfragt. Das ist so, keine Ahnung, Yugi steht da mit seinem Millenniums-Puzzle um den Hals und, also, man kennt Yu-Gi-Oh! Und Joey, sein einer Kumpel, kommt und sagt so, hey Yugi, so, wenn du dich duellierst, kommst du immer so vor, als wärst du ein anderer Mensch. Und dann so, guckt Yugi ihn halt an und sagt halt so, ja, das ist an dem ägyptischen Geist, der da drin ist. Und Joey sagt so, das ist dann halt so. Also ich meine, wenn du mir das so sagst, dann ist da anscheinend ein Geist drin. Und ich meine, was soll ich sagen? Und dann fragen die anderen nach und sagen so, sag mal, ist eigentlich ein Geist in deinem Millenniums-Puzzle? Ja, ja, das ist ein Geist von einem 5000 Jahre alten Pharao. Der hat das Spiel damals auch schon gespielt. Also, ach so. Ach du Scheiße. Und dann sieht Kaiba auf so einer Böse. Ja. Naja, nicht wirklich. Ist eigentlich so ein Anti-Held. Ja, das ist... Das ist so wie Vegeta, bloß von Yu-Gi-Oh! Sieht auf so einer alten ägyptischen Steintafel sich eingemeißelt. Also es ist wirklich so schemenhaft, das müsste er nicht sein, aber es sieht ihm ähnlich. Aber über dem ist der weiße Drache mit eiskaltem Blick. Und deswegen kann es nur Kaiba sein. Und Kaiba steht davor und zeigt einfach nur drauf und sagt so, es gibt keine andere Möglichkeit. Ich muss ein 5000 Jahre alter Typ sein. Ihr seht diese fucking Tafel, es besteht keine andere Möglichkeit. Es ist so geil, wie die Serien einfach so. Die könnten auch sagen, wer ist da, der sich für dich duelliert? Ja, das ist Adolf Hitler. Dann ist das so. Das ist in Ordnung. Yu-Gi-Oh! Ist eh super. Also ab der 2. Staffel, ich muss sagen. Ich habe jetzt kein Spiel früher auch gespielt, so wie jeder, glaube ich. Und Was mich an der ersten Staffel immer aufregt, habe ich damals schon als Kind verstört. Dass die Regeln nicht eingehalten werden. Du kannst einfach jedes Monster einfach so aufrufen. Einfach so random. Kann ich mir auch einfach in mein Deck so die größten Dinger reinmachen. Und ich habe hier den Ultra-Penetrator. Dann gewinnt man einfach. Aber das hat auch keiner je gemacht. Und es gab eine Folge, da habe ich wirklich geweint. Da hat Yugi gegen irgendeinen so Wassertypen gekämpft, der aus dem Meer kommt. Und dann, Marco hieß der, glaube ich. Ich weiß es noch gar nicht mehr. Dann irgendwie war Wasser auf dem Spielfeld. Und Yugi könnte ihn natürlich nicht besiegen, weil er einen Hai auf dem Feld hat oder so. Hat er irgendeine Zauberkarte, die das ganze Wasser wegspült oder sowas. Nee, nicht noch schlimmer, er hat einfach den Mond angegriffen. Ja. Er hat einfach den Mond angegriffen, dann war der Mond weg, dann war natürlich auch die Flut weg. Ja. Und dann lag der Fisch einfach auf dem Boden. Ja, aber ich glaube, er hat auch diesen komischen Totenkopf-Typen mit 2500 Angriff gespielt, der mit Blitzattacke anhelfen konnte. Und deswegen war es doppelt so effektiv. Ja, stimmt, sowas auch. Aber ganz ehrlich, ich habe mich, und da ist wieder so nice, ich meine, das ist einfach keine schlechte Serie, wenn ich als 22-Jähriger da sitze und Kaiba sagt irgendwie, zieht eine Karte und macht den übelsten Zug und ich sitze da und bin wirklich vollkommen ernst und denke, fuck, er hat ihn gerade richtig platt gemacht. Und es ist halt nicht so, boah, war das ein nicer Zug. Und ich sitze da und denke, ey, ich wüsste nicht, was ich jetzt legen sollte. Überkrass. Ja, irgendwann wird es dann nämlich auch logisch, was sie da machen. Ja. Aber, na gut, was gibt's noch für grandios schlechte Serien? Ich meine, gibt's irgend so einen RTL-2-Kram, der früher lief, der wirklich richtig schlecht war? Boah, wie hieß denn das? Ja, stimmt. Wir haben letztens eine Serie entdeckt, die auf Super RTL lief. Eine mit realen Personen. Mystic Knights, genau. Ich weiß nicht, ob die euch was sagen. Ich weiß nicht, die habe ich früher richtig abgefallen. Mit richtig schlechten Computeranimationen, so eine alte. Gab es damals sowas wie Looney Town? Sagst du das, Looney Town? Ja, das ist so überbunt wie auf Droge, LSD. Lazy Town, ja. Weil ich das auch vollkommen behindert. Aber das habe ich nie geschaut. Das hat auch keinen Sinn gemacht. Nur drei Leute, die ein normales Gesicht hatten, das andere waren einfach Puppen. Oder? Ja, genau. Es wurde alles in rosa und blau. War das nicht so ein Animations-Realdarsteller-Mashup? Ja, die Hintergründe waren, glaube ich, digital und dann gab es zwei Schauspieler. Ja, weil es ist ja viel bei diesen Kinderserien, wenn man sich die heute anschaut, dann sind die alle grässlich. Zum Beispiel Mystic Knights, das habe ich voll gefeiert. Und dann gibt es da einfach nur vier Typen, die sich zweimal im Kreis drehen. Und dann kann der eine so Wasser kontrollieren mit seinem Dreizack. Doch, natürlich. Ist wie so ein Game of Thrones runtergebrochen auf die einfachsten Grundelemente. Aber ich glaube, wenn man sich das heute nochmal angucken würde, kriegt man auch die Krätze. Ja. Das ist richtig. Aber früher Herkules und Xena und sowas habe ich nie gesehen. Aber ich glaube, das ist auch... Oh, da fällt mir wieder eine neue Serie an, die auch scheiße ist. Aber was ich noch sagen wollte, auf jeden Fall, wo wir gerade bei True Rock Girls waren, dieses ganze ProSieben-Vormittagsprogramm ist ja eigentlich... Einziges Ungetüm. Was da gezeigt wird, hier Mike and Molly, ja. Ich verstehe... Das ist so wie True Rock Girls... Wie die sexistische Witze machen, machen die einfach nur fetten Witze. Ich habe die auch schon viel zu oft gesehen, immer wenn man morgens Fernseher einschaltet. Und wirklich in jeder Folge sitzt dieser fette der Mike. Mit seinem Kollegen da im Auto. Genau, die sitzen jedes Mal im Auto oder im Restaurant und nach zwei Sekunden kommen wir, übrigens, du bist fett. So läuft jede Folge an. Aber es ist auch so traurig, wenn man einfach überlegt, was in den letzten 20, okay, noch länger, aber was es schon gab mit Hör mal wieder hämmert, mit King of Queens, mit Schrecklich nette Familie, mit Prinz von Bel-Air, mit blablabla, bla bla, also was es da alles gab. Und heutzutage kommt halt Mike und Molly raus und Two Broke Girls. Und ich wette mit dir, wir haben bestimmt 2-3 ProSieben-Serien schon wieder vergessen, die so unglaublich schlecht sind. Mir fällt auf jeden Fall noch eine ein. Ja. Wobei ich einfach nur eine Folge gesehen habe, nämlich The 100. Das habe ich nicht gesehen. Ja. Sagt mir auch gar nichts. Der gehört. Die läuft jetzt auch immer auf ProSieben, wo es darum geht, dass keiner ist mehr auf der Erde, weil es halt einen Krieg gab oder irgendwie sowas. Klar. Erstmal logisch, dann sind die jetzt alle auf einer Raumstation. Und weil da natürlich niemand ins Gefängnis kommen darf, weil sonst Sauerstoff verbraucht wird, werden halt alle einfach umgebracht, wenn die eine Straftat begehen. Egal was sie machen, die können dir eine Backpfeife geben, du wirst umgebracht. Also der die Backpfeife gibt. Aber es gilt natürlich, man darf dich ja nur bringen, wenn du noch nicht 18 bist. wenn du über 18 bist. Weil sonst wäre es ja blöd. Du tötest ja keinen, der unter 18 ist. Und deswegen sind alle Jungen, die irgendeine Straftat begangen haben, im Gefängnis. Hm. Und von diesen Leuten schicken sie 100 auf die Erde, um zu gucken, ob man da vielleicht doch noch leben kann. Hm. Und das ist die gesamte Handlung. Die leben dann auf der Erde, überleben und versuchen zu überleben. Okay. Ich habe die erste Folge gesehen und ich bin dümmer geworden. Was da passiert, ey, das ist so eine schlechte Gruppendynamik. Da gibt es natürlich einen, der ist voll klug und einen, der ist voll böse. Boah, das gibt's ja sonst nie. Ja, und der Böse, der ist einfach nur, böse. Der hasst den einen einfach nur, weil der höher gestellt war. Aber zwei Sekunden vorher waren die im Raumschiff und derselbe Typ hat seinen Gurt abgemacht und zwei andere haben ihn nachgemacht und die wurden dann zerquetscht, als sie auf der Erde aufgekommen sind. Mhm. Aber die glauben trotzdem dem, weil der so böse ist und so klug. Und deswegen folgen ihm alle. Und ach Gott, also ich kann gar nicht beschreiben, wie dumm diese Serie ist. Obwohl ich mir eine Folge gesehen habe, vielleicht wurde ich auch super klug, aber ich habe schon andere Sachen gehört, weshalb ich auch nicht weitergeguckt habe. Sehr dumm ist auch, weil ich es gerade sehe, Two and a Half Men, nachdem Charlie Sheen weg ist. Ja. Das ist wirklich, wirklich schlecht und wirklich, wirklich auch ein Qualitätsabbruch, richtig krass, nachdem Charlie Sheen weg war. Und schon fast traurig auch, wie sie die Charaktere umgewandelt haben, vor allem seinen Bruder da, Alan, der ja vorher noch irgendwie zumindest ein bisschen sinnvoll gehandelt hat und später für jeden dummen Witz herhalten musste. Ja, ich finde, ganz am Anfang, also wo Ashton Kutcher noch früh reinkam in die Serie, hat man auch richtig gemerkt, wie gut er eigentlich ist. Also wie lustig er ist, John Cryer. Ja. Bevor es dann wirklich bergab ging mit der Serie. Mhm. Wobei ich es da auch überhaupt nicht verstanden habe. Der Sinn am Anfang war doch, dass Ashton Kutcher halt durch Zufall so mega reich geworden ist. Oder nicht durch Zufall, sondern weil er halt so programmieren kann. Genau. Mhm. Und dann kauft er sich das Haus und trifft auf Ellen, bla bla bla. Und irgendwie war das doch dann so angelegt, dass Ashton Kutcher halt sein ganzes, dass er halt einfach saudumm ist. Anfangs und zumindest, noch seine Frau liebt. Aber dann habe ich jetzt ein paar Folgen gesehen. Aber der krasse Ficker ist und alle immer flachlegen. Und jetzt habe ich neue Folgen gesehen, das hat sich komplett gewandt, dass Ellen voll dumm ist und nur Scheiße baut und immer ist dann echt ein Kuschel und sagt so, oh, was hast du denn da schon wieder gemacht? Das ist aber dumm. Aber also, so war es am Anfang überhaupt nicht aufgebaut. Oh Mann, ey. Und ich weiß nicht, wie man, also das ist doch einfach lazy. Lazy Town? So. Lazy Town wäre noch besser. Haben sie mit Jake ja eigentlich auch gemacht, konstant über jede Staffel. Ist er halt auch dümmer geworden, hat man das Gefühl. Ja, der hasst ja auch die Serie, der Schauspieler. Ja. Es war aber auch klar, dass er die am Ende dann gehasst hat und dass er sich distanziert hat. Ja, spätestens wenn man dann Miley Cyrus als Gast da hat, ist dann auch vorbei. Ja, das stimmt allerdings. Aber sie hatten ja schon Megan Fox als Gast da in der ersten Staffel. Ja, da war es ja noch lustig. Ja, stimmt, da war es wirklich noch lustig. Stimmt, also Two and a Half Men war mal eine gute Serie. Gibt's denn noch? Aber was gibt's denn noch? Man könnte ja auch über Serien sprechen, die konstant schlechter geworden sind. Ja, gibt's ja. Also Serien, die man schon früher hätte beenden müssen. Da würde mir zum Beispiel noch Dexter einfallen. Das höre ich ganz oft, habe aber ganz keine ehrlich, Folge Dexter gesehen. Ich will Dexter nicht in nehmen und das Wort schlecht damit verbinden, weil Dexter war für mich zu schön. Bis zur vierten Staffel, obwohl die fünfte war auch noch gut. Alle die Grenzen verwischen. Ja, aber es gab immer wieder Augenblicke, die mega nice waren. Das kann mir keiner sagen, dass es nicht so war. Und aber Dexter war überhaupt keine schlechte Serie. Aber wenn ich jetzt an Dexter schlecht denke, kennst du die Szene, wo sein Sohn, also wo seine Schwester auf seinen Sohn aufpasst. Ja. Und sein Sohn ist halt so ein kleines Kind. Ja. Und dann ist Phil halt Laufband rum. Und sie soll halt aufpassen, dass er nichts macht, aber das Kind geht dann aufs Laufband und drückt dann natürlich auf den Knopf und kriegt das nicht hin und fällt dann vom Laufband. Und man sieht einfach in der Szene, wie sie das Kind durch den Erwachsenen ersetzt haben. Und dann ist das Kind drauf, drückt auf den Knopf, dann sieht man so den Erwachsenen. Und dann liegt das Kind auf dem Boden und weint. Das ist so genial. Schlecht. Also das stimmt aber. Ja, aber ey, Dexter war an sich trotzdem so vielen Stellen grandios. Es ist einfach keine schlechte Serie und wir reden hier über schlechte Serien. Okay, dann reden wir über schlechte Serien. Dann fallen euch ja noch welche ein. Ja, ich bin gerade echt stark darüber überlegen, was da noch gibt. Man könnte natürlich noch weiter ProSieben abgrasen. Ja, da gibt es bestimmt eine Menge. Aber gibt es irgendeinen amerikanischen Stuff? Es gibt, glaube ich, genug. Ja, ich habe leider zu viel. The Dome. Okay. Under the Dome, danke. Nicht The Dome. Von Under Stephen King, dieses? Ja, genau. Ja, okay. Ja. Das ist echte Reude. Das ist so hat zumindest scheiße. Das ist Schwächen, ja. Es hat nicht nur Schwächen, es hat Rotz. Es ist einfach richtiger Dreck. Es ist so behindert und ich kann einfach nicht. Läuft auf ProSieben, oder? Ja. Ja. Dritte Staffel. Dritte Staffel mittlerweile, ja. Also aber ist jetzt eingestellt zum Glück. Ach so. Ja, wurde es eingestellt, ja. Ja, stimmt. Es ist so ein Dreck. Ich weiß nicht mal, worum es geht. Also ich habe einmal 10 Minuten gesehen und dachte, ich möchte sterben. Und dann allein diese Vorschauen, diese 30 Sekunden Vorschauen, waren so Klischee und so kacke, ja, dass mir es gereicht hat. Wirklich. Ja, das stimmt schon. Ja, das Problem daran ist einfach, also ich habe das Buch gelesen und das Buch ist echt gut, aber halt so. Ja, so typisch, wie jedes Stephen King-Buch ist. Naja, Stephen King hat schon krasse Schwächen. Also man weiß, dass er immer eine gute Idee hat, so auch hier, halt eine Kopie meiner Stadt, gab es auch schon oft. Man hätte es auf die Hälfte zusammenschrumpfen können wahrscheinlich, das Buch. Nö, gar nicht unbedingt, aber man merkt halt bei ihm, dass er sich das Finale beim Schreiben ausdenkt, weil, Spoiler-Alarm, am Ende explodiert alles und die 5 Hauptcharaktere sitzen auf dem Hügel und überleben durch Glück und dann ist die Kuppel wieder weg. Und bei der Staffel, also bei der Serie dachten sie sich wahrscheinlich, ey geil, wir übernehmen das mal. Aber das Ende, das ist ja echt schon mega dumm. Das können wir nicht reinnehmen. Dann haben sie versucht, selber was draus zu machen. Ja. Und man hat schon gemerkt, Stephen King ist schwer zu verfilmen. Es gab schon viele, die dann gescheitert sind. Es gibt, glaube ich, kein wirklich gutes Stephen King-Verfilmen. Bis auf The Shining, ja, wollte ich sagen. Ja. The Shining ist, aber damit war er selber nicht einverstanden mit der Verfilmung von The Shining. Aber die verurteilen Green Mile. So. Green Mile, okay, ja, Top-Film. Das ist eher von Stephen King, als man denkt. Was auf gar keinen Fall ein Top-Film ist, aber wo ich Schiss hatte, als ich das erste Mal gesehen habe, da war ich, glaube ich, ziemlich klein, war Zimmer 1408. Ist aber auch nicht von ihm. Zimmer 1408? Hätte mich Stephen jetzt auch gewundert. Ist nicht von Stephen King. Bist du sicher? Ist es mit diesem Hotelzimmer? Nein, aber ich bin mir fast sicher. Ja, das ist mit, wo John Cusack immer. Ja, genau. Das glaube ich nicht. Den fand ich aber auch gut damals, ja. Sie ist noch von Stephen King. Sie und okay, S und Carrie und so. Ja. Ist nicht S? S, ja. Mit, ja. S ist ja auch kein Film. Ja. Nee, nee, es ist so schlecht. Das ist es schlechte ist so Filme haben wir auch nochmal, genau. Da auch typisch Stephen King, er weiß nicht, wie er das beenden soll. Ja. Das ist ein Rieseninsekt, was sie verkloppen. Ja. Also, eine Spinne, ja. Ja, ja, also wirklich furchtbar. Ich glaube, dass Stephen King vielleicht ein besserer Autor wäre, wenn er Kurzgeschichten schreiben würde, weil er gute Einfälle hat, gute Ideen. Ja. Aber die reichen nicht für einen längeren Plot. Von wem ist nochmal die Dunkle Tore? Auch von Stephen King. Hat der 14 Zentimeter noch gemacht? Hat er? Nee. Ich bin mir echt sicher, dass er 10 Zentimeter noch gemacht hat. Okay, ist ja gut, ich sage es einfach nicht weiter. Ja, vielleicht hat er. Wir wollen jetzt hier keinen. Also. Okay. Naja. Aber 14.08 war halt, ja, der war auch cool eigentlich. Mhm. Der war nett. Ich lief schon, ja. Also welche Serie ziemlich gut für mich angefangen hat und dann echt richtig schlecht wurde jetzt und auch gerade noch läuft und weiter produziert wird, ist The Strain. Nach der Vorlage von Guillermo del Toro, also der Pan's Labyrinth gemacht hat und so weiter und so fort und Pacific Rim. Hellboy. Ich habe jetzt zwei die goldenen Arme. Ist ja nicht gut. Doch. Okay. Ja. ich kann es sagen. Und ich liebe die Bücher über alles und der ganze Plot ist auch eigentlich super geil und die erste Staffel finde ich sehr, sehr gut und die zweite Staffel verliert dann so unglaublich an Qualität. Also es gibt immer wieder Augenblicke, die total toll sind, wenn auf die ganze Mythologie eingegangen wird, quasi von der Welt, die er da aufgebaut hat, aber sobald die Serie das wieder nicht mehr tut und der behinderte fucking Drecksohn, der in jeder Scheißserie heutzutage drin sein muss, seine Mutter vor sich sieht, wo Tentakeln aus dem Mund kommen und das ist meine Mutter, da tue ich nichts. Denn ja, dann schüttelt man irgendwann mit dem Kopf. Also ich meine, Walking Dead hat es mit Carl vorgemacht und jeder Mensch hat Carl gehasst. Auf dem Planeten hat jeder Mensch Carl gehasst. Und wird immer noch gehasst. Und die machen halt genau dasselbe. Also vielleicht wird das Strain auch wieder richtig, richtig gut. Ne, wir jetzt die Serie jetzt irgendwie nichts runterreden. Und die erste Staffel lohnt sich auf jeden Fall und ich werde auch noch weiterhin dabei bleiben. Aber die haben irgendwie einen Deal gemacht mit Guillermo del Toro, dass 4 Staffeln auf jeden Fall finanziert werden. Solange nicht ein totaler Abbruch kommt von Einnahmen und so weiter, und der ist auf jeden Fall nicht gekommen, der totale Abbruch, deswegen werden die auf jeden Fall bis Staffel 4 weiter produzieren. Aber ja, könnt ihr ja einfach mal gucken und euch ein eigenes Bild von machen, ob es euch wert ist, die sich anzugucken. Es gibt endlich Vampiren mal so einen Badass-Faktor, endlich mal wieder. Und die Serie ist wirklich scheiß gruselig. Also ich fand es persönlich scheiß gruselig. Ich glaube, du fandest es auch gruselig, als wir es gesehen haben. Ja. Ja. Aber kann man sich auf jeden Fall angucken. Kann man sich auf jeden Fall angucken. Also ich finde ja bei den Filmen von Guillermo del Toro, den visuellen Stil sehr, sehr gut. Ja, also von auch der Einsatz von Effekten, dass er sehr viel Modelle einsetzt und sehr viel mit Maske arbeitet. Genau. Und sehr viele Practicals, ja. Genau, und die CGI-Effekte sind eigentlich auch fast immer hochwertig. Mhm. Und also ich habe die Serie nicht gesehen, aber ich würde der schon eine Chance geben, bei mir jetzt persönlich. Ja. Also die Serie lebt auch wieder von dem, was er so mag, also so Nazi-Mythologie, ne? Was ein Hellboy drin ist, was genau. Panzer Dorin drin ist, anderer Mythologie auch und diesem düsteren, so mit roten Farben und golden und so weiter, das ist die Serie auch komplett, also absolut, aber die Bücher sind mega zu empfehlen, die sind super geil, die heißen auch einfach The Strain, also er hat die Bücher geschrieben, richtige Romane, bevor die Serie gemacht werden sollte. Aber er hat, glaube ich, die Bücher quasi geschrieben als Pitch für die Serie und dann fand der Sender das so gut, dass sie gemeint haben, okay, darüber kannst du eine Serie drehen. Und wie ist so das Creature-Design? Von in The Strain? Ja. Fucking übergruselig. Also komplett überhaupt nicht VFX, komplett Maske, sieht so scheiß gruselig aus, mit so geilen Soundeffekten, wie die gemacht sind. Da habe ich echt, ich glaube, ich habe die ersten, ich habe immer so Comic-Con-Trailer gesehen und so weiter, dass halt rauskommt. Und dann habe ich es irgendwie verpasst und waren 7 Folgen schon raus. Und dann habe ich angefangen, glaube ich, um 10 Uhr abends mit der ersten Folge, habe geguckt bis 4 Uhr morgens, also alle 7 Folgen durch. Und danach war ich so fertig mit den Nerven, weil es so unfassbar gruselig ist, diese Biester, das ist unglaublich. Also die Serie macht halt Vampire wirklich wieder einfach richtig eklig. Und das ist halt geil. Also angucken. Ja, jetzt habe ich gerade eine Serie 8 Minuten lang im Himmel gelobt. Ja, okay. Zum Thema schlechte Serien. Ja, wo ich gerade nochmal mein DVD-Regal geguckt habe, ist mir gerade eine Serie eingefallen, die mega gut ist, aber glaube ich eine der. Die man früher hätte aufhören sollen, das mit S anfängt. Ja. Scrubs. Scrubs? Sag mal nochmal Scrubs denn mit dem. Scrubs, nicht Supernatural. Supernatural habe ich, glaube ich, früh genug aufgehört. Aber Scrubs ist einfach so traurig, was daraus geworden ist, finde ich. Ja. Also nicht mal die letzte Staffel in der Schule. Also Schule. sondern die letzte Staffel noch im Krankenhaus. Oder die letzten zwei. Mhm. Wo einfach. Also noch mit JD und so weiter. Ja. Wo einfach auch, also dasselbe Problem wie bei Two and a Half Men, bloß nicht so extrem, also so scheiße ist die Serie jetzt nicht geworden. Wo Charaktere einfach so auf ihre einzigen Merkmale reduziert wurden. Und dann ging es nur noch darum, ob JD und die andere, ich weiß gar nicht mehr, wie die hieß, Elliot, ja. Wie die jetzt, ob sie jetzt ein Kind kriegen oder nicht, und dann treffen sie auf irgendwelche Echsen und ach, das war alles so belanglos und nicht mehr witzig. Ja, Scrubs ist auch blöd geworden. Absolut, keine Frage. Aber ich finde auch Sitcoms, also mir ist gerade aufgefallen, wo ich so darüber nachdenke, was es noch für schlechte Serien gibt. Also hier auf Comedy Central, Turk hat jetzt auch bei, also Donald, The Exes oder sowas? The Exes, ja. Ist auch so eine grauenhafte Serie. Also es gibt so viele schlechte Sitcoms und da ist es schon echt schwer, eine gute zu finden heutzutage. Ja. Und also bei Dramaserien wüsste ich jetzt gar nicht, was noch mega schlecht ist. Nee, da fällt mir gerade nichts ein. Aber ich habe gerade wieder ProSieben nachgedacht. Da lief mal eine Serie mit irgendeinem Guy und irgendwas mit dem Teufel und irgendwas. Er konnte den Teufel sehen. Keiner konnte sonst den Teufel sehen. Der Teufel hat ihm immer Stuff gesagt, den er machen muss. Ja, ich weiß, was Wie du heißt meinst. Die Scheiße? Aber die das war eine so schlechte Serie. Die war schlecht. Die fand ich gar nicht. Mit. Oh, der Darsteller spielt auch irgendwo mit. Ich weiß auch nicht, wie er heißt. Mit dem Staubsauger? Ja. Ghostbusters? Nee. Nein. Nee, die mussten immer Dämonen einsammeln und haben dafür immer irgendwie. Ja, genau. Ach so, ich dachte mal, das wäre ein Kinofilm und ich hätte mal einen Trailer dazu gesehen. Es kann sein, dass es mehrere davon gibt. Okay. Also da geht's halt, also die müssen dann immer Dämonen einfangen und die dann in irgendeinen Gegenstand machen, den der Teufel ihnen sagt, einen Toaster oder so. Dann müssen die halt den Geist in den Toaster bringen. Okay. Und geil. So ein Schwachsinn immer. Aber ich weiß auch nicht mehr, wie die heißt. Ich fand die aber nicht schlecht. Echt? Ich habe die nie richtig gesehen, aber ich fand die eigentlich ganz witzig. Mhm. Aber ist ja auch kein richtiges Sitcom gewesen. Was haltet ihr von Die Nanny? Habt ihr das damals gesehen? Oh, das ist ja auch Nee, witzig. Kaum. Also, nicht eine Folge oder so. Ja, was gibt es denn für schlechte Dramaserien? Ja, ich denke mal, das ist ganz schwer, weil die guten guckt man sich an. Und die schlechten sortiert man eh aus. Also ja. ich glaube, die ist nicht so gut. Habe ich im Mediamarkt gelegen gesehen, diese Helix. Ja. Helix hat bei IMDb 6,9. Das ist eine Dramaserie. Also ich glaube, die ist nicht so gut. Ich glaube, da sind sie in so einer Art, in so einer Arktis-Station oder so, glaube ich. Ist es diese Sendung, ja. Ja. Nee, braucht man nicht gucken. Eine Serie, die kommt Lost. Ich liebe Lost, also Lost ist für mich, es ist ein Goldschatz für mich. Ich habe Lost, glaube ich, 5-mal wirklich komplett durchguckt und guck's gerade ein 6. Mal komplett durch. Aber was da am Ende passiert ist, also ich probiere mir jedes Mal schön zu reden und ich schaff's meistens. Das, was Lost in den ersten 5 Staffeln macht, ist unbeschreiblich, also wirklich unbeschreiblich. Heute gäbe es all diese Serien, die wir lieben, würde es heute nicht geben, wäre Lost nicht gemacht worden. Allein, weil es die erste riesen Big-Budget-Serie war. Keiner dachte, dass es funktionieren wird. Es hat total funktioniert. Es war ein Phänomen. Es hat die Türen geöffnet für Sachen wie Dexter, Lost, Breaking Bad. Alles, was seitdem existiert, ist existiert nur wegen Lost. Von J.J. Abrams. Von J.J. Abrams, genau. Produziert, ja. Und von dem Lindelof geschrieben. Mhm. Und einfach super krass, aber die letzte Hälfte der 6. Staffel oder fast die ganze 6. Staffel ist einfach eine 1 von 10. Mhm. Aber alles davor ist einfach eine 12 von 10. So. Deswegen kann ich das verkraften. Aber naja. Ich wüsste auch gar nicht, bei Serien, die geendet haben, gab es denn da irgendwo, außer Lost jetzt vielleicht noch, extrem schlechte Serienfinals? Dexter. Okay, Dexter noch. Ja, aber da gibt es auch wenig, so vielleicht, weil man sich einfach nichts bis zu Ende anguckt. Also Breaking Bad war sehr gekonnt, geendet, kann man ja nur sagen, war sehr gekonnt. Staffel besser gefunden hätte. Das hätte für mich irgendwie runder gewirkt. Und zwar auf jeden Fall der Cliffhanger mit der Blume, mit dem Blümchen, das hätte auch kein Ende sein können. Das hätte für den Zuschauer offen sein. Aber, Ich meine, das ist auch offen am Ende, oder? Ja, naja, nee. Schon Statement am Ende eigentlich. Okay. Was gibt's denn noch? Die Sopranos gesehen? Mm-mm. Na gut, die ist auch keine schlechte Serie, die ist grandios. Ich habe leider viel zu viel von Stargate SG-1 gesehen. Ich weiß nicht, ob das irgendwem was sagt. Ja. Aber auch keine Empfehlung an dieser Stelle. Also ein Aber kann man gar nicht groß was zu sagen, weil das wirklich in sich. Ein Serienfinale, was ich mega schlimm finde, ist nicht, weil das Ende so schlimm ist, sondern weil sie es einfach beendet haben. Also sie haben es einfach abgesetzt. Und das ist My Name is Earl. Ich weiß nicht, ob das irgendeiner von euch gesehen hat. Ja, ich fand es teilweise ganz lustig. My Name ist halt dummer Humor, aber ich kann trotzdem drüber lachen. Also es ist einfach, es ist witzig. Also es ist auch einer meiner Lieblings-Sitcoms, wenn es so ein Sitcom ist, ist so ein Mittelding. Oder endet die Serie einfach mit einem Mega-Cliffhanger. Die hatten, glaube ich, noch 5 Staffeln geplant und es haben einfach aufgehört. Also kein Geld mehr. Es gab eine Serie, die lief 2005 oder 2006. Ich glaube 2006 lief die. Ich glaube, sie lief sogar auf ProSieben. Aber die war echt fucking nice. Und da gab es seitdem sogar Petitionen mehrfach im Internet mit 1000 Unterschriften, dass sie bitte weitergemacht werden soll. Aber die haben das Geld dafür nicht rausgehauen, weil die quasi das Prinzip von Lost probiert haben, aber es ist überhaupt nicht aufgegangen und es hat nicht die Zuschauerzahlen bekommen. Das ist irgendwas mit Surface mit irgendwelchen riesigen Meeresmonstern. Also überhaupt jetzt kein Doku-Stuff oder sowas. Das ist nicht einfach nur Surface. Das hieß glaube ich Surface, ne? Mit diesen riesigen Monstern, die im Meer auftauchen, die einfach so ein ganzes Schiff verschlucken können. Und wo dann immer mehr drauf eingegangen wird, wo immer mehr Sachen passieren und so weiter und so fort. Ich hab's nie gesehen. Davon wurde eine Staffel gemacht und das war der Shit. Und dann kam nichts mehr raus dazu, leider. Da fällt mir aber eine Serie ein, die ich, glaube ich, immer damit in einen Haufen geworfen habe. Das war, ich weiß auch nicht mehr, wie die heißt. Doch, irgendwas mit Dino. Oh, Terra? Irgendwas. Warte. Natürlich, mit dem einen Darsteller aus Avatar, meinst du, ne? Kann sein. Mit dem Military Guy aus Avatar. Ja, genau, ja. Wo die irgendwie eine andere Dimension heißt rein. Es Terra X? Terra X? Nee, Terra X. Nee, das heißt. Warte. Terra. Nein, das heißt nicht mit Terra, das heißt irgendwas mit X, glaube ich. Das ist irgendwas mit. Aber das ist auch eine Serie, die ich noch nie gesehen habe und mit in die Kategorie sieht scheiße aus. Ja. Wo ich jetzt auch noch gleich ein paar Primeval ist eine Dreckserie. Ja, ist es nicht die? Nein, das ist nicht die. Nee, also, nee, an die habe ich, glaube ich, aber auch gedacht. Ja. Fällt das alles in eine gleiche Kategorie? Mhm. Ja, die habe ich zusammengeworfen gerade, aber die sahen so schlecht aus immer. Und was ich da, kann ich hier das ganze Six-Programm aufzählen. Was es da gibt, da gibt es Vampir-Serien, Zombie-Serien, Werwolf-Serien. Was habe ich Zombie schon gesagt? Ja. Es gibt auch Mumien-Serien. Es wird einfach aus allem scheiße eine Serie gemacht. Ich weiß nicht, es gibt, glaube ich, alles heutzutage. Und es ist alles so schlecht. Und ich weiß auch nicht, wer sich das immer anguckt. Ey, was für Leute gucken denn Six? Also, ich verstehe das. Muss man da nicht sogar für bezahlen? Ist das nicht Pay-TV? Ja. Six? Nee, ich hab's hier. Ach so. Echt? Ja, es läuft ja hier manchmal leider. Okay. läuft hier manchmal leider. Ey, ganz ehrlich, wie ist denn die Serie mit diesen Typen? Ist unglaublich. Ich hab die Vorschau so oft damals gesehen und dachte, wie kann man sich sowas einfallen lassen? Hier, ich weiß noch, die schlechteste Serie aller Zeiten. Da habe ich extra bei IMDb geguckt, wie viel die hat, weil ich nicht glauben konnte, dass die wirklich irgendwie Punkte hat. Nymphs. Habt ihr da mal die Werbung für gesehen? Das ist irgendwie mit Frauen, die gut aussehen, ne? Oder? Ja, und so mehr weiß ich auch nicht. Sterben die oder so. Okay. Ich hab gerade bei IMDb 3,1 Punkt oder so. Ja. Also ich glaube, das ist wahrscheinlich die schlecht bewerteste Serie aller Zeiten. Mhm. Obwohl, da gibt es wahrscheinlich deutsches Fleisch, aber dazu möchte ich nicht sagen. Das ist die grauenhafteste Serie. Dann sagt er was dazu. Was passiert da? Wir haben eine Folge davon, man kann sich beschreiben. Das ist, glaube ich, sogar vom ARD produziert. Ja. Um so als Gegenpol zu Family Guy wahrscheinlich. Also, das ist Zeichentrick? Ja, es ist Zeichentrick. Ach so. Und die wollten halt wahrscheinlich sowas Cooles machen wie Family Guy oder Simpsons. Und es ist einfach grauenhaft. Da gibt es halt deutsche Stereotypen, die Witze machen. Aber es ist zu keiner Sekunde witzig, es ist einfach nur richtig scheiße. Also könnt ihr euch mal ansehen, bei Netflix gibt's sie, hat einen Stern von 5, also das Geringste, was man machen kann. Und völlig zu Recht. Also, nee. Also, okay. Wenn wir schon über schlechte Serien nehmen, das ist die schlechteste. Kann es sein, dass die Serie Pandora hieß? Nee. Mit dem Kerl? Ich glaube nicht. Nee? Pandora ist ein Welt Avatar, von, ne? Natürlich, ich weiß nicht, aber. Das wäre zu krass. Das kann durchaus sein, dass sie so hieß. Flexandora. Oder Terrandora. Terra, ja. Irgendwas mit Terra, glaube ich. Irgendwas habe ich doch vorhin gesagt. Ja, ja. Das ist so eine Mischung aus. Ja. Terra X und Pandora. Guck doch wieder, bist du ein Schauspieler? Ich gucke gerade mal weiter. Ja, welche Serie gibt es denn sonst noch nicht? Also, vielleicht eine Serie, die nicht prinzipiell scheiße ist, aber so die schlechteste der Besten oder die Besten der Schlechtesten. Ist Walking Dead für mich. Für mich auch. Die Serie ist, man kann sie sich angucken, die ist spannend, aber die ist einfach teilweise so dumm, was dafür. Terra Nova! Fuck it. Ja, darauf hätte man sogar kommen können. Terra Nova. Terra Nova, ja, okay. Aber nochmal zu Walking Dead. Also, das Prinzip ist ja klar, die töten Zombies und so. Aber die Charakterzeichnung da ist teilweise so dumm. Also, hier, wie heißt der, unser Freund? Karl? Nee, der Schwarze. Achso, T-Dog. T-Dog ist einfach, also da gibt es einfach Szenen, die sind auf einer Straße und so eine Zombie-Herde kommt an und da ist Stau, deswegen mussten sie halt anhalten und durchlaufen. Sie konnten nicht mit dem Auto vorbei. Dann sagen sie so, ihr müsst total ruhig sein, alle sind ruhig und T-Dog macht so Alarm und er rambelt überall gegen und Stu so, ah! Ja. Ah! Schreibst du mal, ah! Du kannst ihn Und das ist, also, das ist eigentlich ein Wunder, dass er da nicht gestorben ist und den lassen sie noch relativ lange leben. Ja, er sagt halt immer einfach nur einen Satz. Ja. Oder es ist eine Folge, wo es einen Typen gibt, so, der eine Puppe für ein Kind sucht. Ja. Er sucht das Kind. Das Kind ist ja das Kind für die Puppe. Die Puppe, die ein Kind führt, und er tut wirklich alles, um zurückzukommen mit dieser Puppe. Also er bricht vielleicht 50 Knochen und ist halb gestorben, kommt wieder, wird dann noch angeschossen von jemandem, weil derjenige denkt, dass er ein Zombie ist. Dann geht T-Dog hin, hebt die Puppe hoch, also sagt, oh, nice. T-Dog findet die Puppe. Ey, das ist aber ganz ehrlich, also man kann, also Walking Dead ist eine grandiose Serie. Das ist so, Walking Dead wird besser und besser und besser, von Staffel zu Staffel. Von jetzt, auch das Ende der 5. Staffel jetzt, war so bombastisch und da kann man eigentlich nichts gegen sagen. Das ist so. Naja, ich finde, Walking Dead macht etwas, was natürlich funktioniert, aber da ist halt immer der Anfang. Also sie bauen immer so eine Folge auf, dann passiert teilweise nichts, wo sie immer zusammensitzen und reden. Zumindest ich habe nur die ersten 3 Staffeln gesehen. Dann geht der Shit down. Und dann passiert immer irgendwas, so 500 Zombies greifen an. Mhm. Und dann kommt die nächste, dann kommt Schnitt. Man weiß nicht, was passiert, wie viele überleben. Nächste Folge, einer stirbt oder so von den Nebencharakteren. Du musst schwarz sein. Und alle Zombies sind tot und dann reden sie wieder über irgendwas. So, ja, was hast du gestern Abend noch so gemacht? Ja, keine Ahnung, ein paar Zombies getötet. Oder wieder 100 Zombies, dann ist die Folge wieder vorbei. Und jede Folge ist gleich aufgebaut und es funktioniert natürlich, wenn man immer wissen will. Nee, das stimmt nicht. Nicht jede Folge ist gleich aufgebaut. Ja, nein. Und was ich aber denen nicht verzeihe, ist, wie sie in der 3. Staffel den Governor eingeführt haben, der einfach so unsinnig böse ist, der gar keine Motivation hat. Er ist einfach nur böse und tötet Leute. Und also natürlich kann es einen Bösewicht geben, den braucht die Serie auch, aber den so lazy zu schreiben. Naja, aber der ist ja noch nicht raus. Ne? Wie? Ja, natürlich kommt er nochmal, ist ja nicht tot, aber... Na, wenn du sagst, du bist so drin, Schaffel. Ja. Dann kann ja sein, dass du denkst, dass er nicht mehr kommt. Doch, ich weiß ja, dass er noch kommt. Okay. Aber naja, den haben sie in den Comics wesentlich besser charakterisiert. In wesentlich weniger Zeit. Ich glaube, wir haben jetzt auch einigermaßen alle ProSieben-Serien durch. Ja, schon. Also mir fällt es auch wirklich nichts mehr Schlechtes ein, wenn wir jetzt schon Walking Dead ranziehen, als dann, glaube ich, sind wir auch am Ende angekommen. Deswegen würde ich einfach mal sagen, war es das. Na, Game of Thrones ist jetzt auch nicht so gut. Naja, ich weiß. Und ich meine, Breaking Bad hat nach hinten abgelassen. Das ist richtig lazy. Dann würde ich einfach mal sagen, war es das mit unserem Podcast zu schlechte Serien. Schaltet wieder zum nächsten Podcast ein. Welches Thema das sein wird, wissen wir jetzt noch nicht. Gute Serien vielleicht. Schlechte Filme. Dann werden wir nochmal über Subscribe. Genau. Denn ich bin raus. Ich bin auch raus. Ja, ich bin auch raus. Oder rein. Tschüss.